1. Joseph konnte sich angesichts der Anwesenden nicht länger zurückhalten und befahl, dass er den Raum verlassen sollten. Als niemand mehr da war, offenbarte sich seinen Brüdern. 2. Begann laut zu weinen, so dass sowohl die Ägypter als auch die Hofbeamten des Pharao es horten. 3. Joseph fragte sein Bruder, ich bin Joseph. Lebt mein Vater noch, doch sein Bruder konnten im Aufgrund ihrer Bestürzung nicht antworten. 4. Daraufhin forderte Joseph sein Bruder auf, na zu treten, und als sie dies taten, erklärte ich bin ihr Bruder Joseph, den er nach Ägypten verkauft hat. 5. Lasst euch jedoch nicht beunruhigen oder argen, dass er mich hierher verkauft hat, denn Gott hat mich euch vorausgesandt, ihr Leben zu erhalten. 6. Die Hungersnot hat das Land bereits zwei Jahre lang heimgesucht, und es stehen noch fünf weitere Jahre bevor, in denen weder Gipfelt noch Gintet werden kann. 7. Gott sandt mich euch voraus, den Fortbestand eures Stamms zu sichern und euch durch ein groß Rettungem Leben zu erhalten. 8. Folglich hat nicht mich hierher geschickt, sondern Gott, hat mich zum Berater des Pharao, zum Verwalter seines gesamten Hofs und zum Herrscher über ganz Ägypten gemacht. 9. Ilt nun zu meinem Vater und überbringt ihm die Botschaft ihres Sohns Joseph, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht, komm unversuglich zu mir, 10. Du sollst in der Provinz Goshen wohnen und in meiner Nahe bleiben, zusammen mit deinen Sohnen, Enkeln, deinen Schafen und Rinden so in deinem gesamten Haus stand. 11. Dort wird ich für deinen Unterhalt sorgen, denn die Hungersnot wird noch fünf Jahre andauern, und anden falls konnten du, dein Familien dein gesamter Hausstand verarmen. 12. Satis mit eigenen Augen, und mein Bruder Benjamin Satis ebenfalls, dies ich persönlich mit euch sprech. 13. Berichtet meinem Vater ausführlich von meiner hohen Stellung in Ägypten und von allem, was gesehen hat, und bringt ihn dann unversuglich hierher. 14. Daraufhin umarmte seinen Bruder Benjamin und Benjamin weinte ebenfalls in seinem Hals. 15. Anschließend küsste sein Bruder und weinte, während sie umarmte, danach begannen sein Bruder, mit ihm zu sprechen. 16. Die Nachricht, dass Josephs Brüder angekommen waren, erreich den Hof des Pharao, worüber der Pharao und sein Umgebung erfreut waren. 17. Daraufhin befahl der Pharao Joseph, sage deinen Brüdern, sie sollen ihr Lasttier beladen und nach Kanaan zurückkehren. 18. Um euren Vater und ihr Familien zu holen und dann zu mir zurückzukommen. Ich werde euch das beste Ägypten zur Verfügung stellen, so dass die besten Erzeugnisse des Landes genießen könnt. 19. Du aber befehl ihnen, nehmt wagen aus Ägypten für ihr Kinder und Frauen, lasst euren Vater einsteigen und kommt hierher. 20. Macht euch kein Sorgen euren Hausrat, denn das best, was Ägypten zu bieten hat, werde euch gehören. 21. Die Son Israels befolgten dies Anweisung, und Joseph gab ihnen wagen gemäß dem Befehl des Pharao so proviant für die Reis. 22. Jedem von ihnen schenkte Festkleider, warend Benjamin 300 Silbersiegel und 5 Festkleider erhielt. 23. Seinem Vater Santa außerdem sein Esel, beladen mit den besten Erzeugnissen des Lands, so i sein Eslinen, beladen mit Getreide, brotten proviant für dessen Reis. 24. Danach verabschiedet sein Bruder, und sie reist nab, nachdem sie ermahnt hat, sich unterwegs nicht zu streiten. 25. Sie verließen Ägypten und erreichten Canaan, wo sie zu ihrem Vater Jacob kamen. 26. Dort berichteten sie ihm, Joseph lebt noch, und ist sogar der Herrscher über ganz Ägypten. Jacob war zu nachst wie gelarmt, die ihnen nicht glauben konnte. 27. Als sie im jedoch als Zalten, was Joseph ihnen aufgetragen hat, und die Wagen saw, die Joseph geschickt hat, in zu holen, kurti das Leben in ihren Vater Jacob zurück. 28. Da sagt Israel, es ist genig, mein Sohn Joseph. Leb noch! Ich werd hinchen und in sehen, bever ich sterb.